IMC India Meets Classic, eine Sendung für indisch-klassische Musik. IMC bietet Ihnen ein monatliches Hör- und Leseangebot mit Werken indischer Musikmeister, Raga-CDs, Festival-Reports und Special Features. Über die Website Ihres Radiosenders oder mit einem Besuch bei IMC im Internet finden Sie in deutscher und englischer Sprache weitere Infos zu den Musikmeistern, zu indischen Instrumenten, dem Musiksystem Indiens und vorgestellten CD-Titeln. IMC India Meets Classic wird auch im Podcasting-Verfahren im MPEG-Format als Download angeboten. Stellen Sie sich Ihr ganz individuelles Radioprogramm zur indisch-klassischen Musik zusammen unter www.imcradio.net, imcradio.net. Sehr verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, ich heiße Sie herzlich willkommen bei IMC India Meets Classic mit einer weiteren Sendung für indisch-klassische Musik. Mein Name ist Lothar Meyer. Es freut mich, für Sie unseren heutigen Themenschwerpunkt zu präsentieren, Ragas und ihr Zeitzyklus im ayurvedischen Verständnis, die drei Doshas, Vata, Pitta und Kapha-Dominanz. Wie in all unseren Sendungen, Raga-CDs des Monats, hören Sie Beispiele original indisch-klassischer Musik, gespielt von den renommiertesten Musikmeistern Indiens. Beachten Sie auch die Hinweise zu unserem Hörertelefon und Internetangebot in dem weiteren Verlauf der Sendung. Der Ayurveda. Das Wort Ayurveda stammt aus dem Sanskrit, der alten indischen Wissenschaftssprache. Ayurveda wird im heutigen Verständnis allgemeingebräuchlich als Lebenswissenschaft übersetzt. Ayurveda verfolgt als empirische Naturlehre und Philosophie die Gesunderhaltung des Menschen, präventiv, heilend und pflegend, und konzentriert sich dafür auf alle physischen, mentalen, emotionalen, spirituellen und sozialen Aspekte. Die Prävention, die Vermeidung von ernsthaften Erkrankungen durch eine dem individuellen ausgeprägten Menschen angepasste Lebensführung gilt im Ayurveda dem größten Augenmerk. Ayurveda, wie wir noch sehen werden, ist viel mehr als eine trendige Wellnessbehandlung, wie sie im Gesundheitstourismus nach Sri Lanka mit Panchkarma, die Entschlackungs- und Reinigungskuren oder Synchron- und Ölmassagen verbunden werden. In Deutschland, Europa gibt es, entgegen der Esoterikbewegung und hiermit häufig einhergehenden Verwestlichung der indischen Heilkunst, zu den ayurvedischen Wissenschaften vertrauenswürdige Informationsquellen, die wir Ihnen zu unserer Sendung und mit ergänzenden Informationen auf unserer Website nahelegen möchten. Europäische Akademie für Ayurveda und die Deutsche Gesellschaft für Ayurveda. Eine Ausbildung zum Ayurveda-Arzt, wie sie in Indien und Sri Lanka mit 6 Studienjahren und Staatsexamen existiert, gibt es außer den Weiterbildungsangeboten an verschiedenen Ayurveda-Instituten in Deutschland nicht. Für unsere beiden ersten Hörbeispiele, der Raga Bhairavi und Raga Bimbalasi, auf dem Sandur, ein antikes Instrument aus der Himalaya-Region Indiens, und der Sarod, ist im ayurvedischen Verständnis vorgesehen, die Spielzeit zwischen 2 Uhr und 6 Uhr morgens bzw. dem Nachmittag bis frühen Abend zwischen 14 und 18 Uhr. Dazu kurz einige wenige Hintergrundinformationen zur ayurvedischen Wissenschaft. Der Mensch wird in jeder Ayurveda-Behandlung individuell typisiert, in der Regel als Mischtyp aus 3 sogenannten Temperamenten oder Lebensenergien, den Doshas. Vata, Pitta und Kapha. Die Doshas selbst verkörpern Energiezustände und Eigenschaften, Temperamente, die vor allem durch Lebensgewohnheiten beeinflusst werden, im Negativen wie im Positiven. In der ayurvedischen Vorstellung spiegeln sich Vata, Pitta und Kapha in unterschiedlichen Ausprägungen wider, in jedem Organismus, belebt oder unbelebt. Selten herrscht ein Element dominant vor. Meist überwiegen 2 Temperamente als Konstitutionstypen. Es gibt den Vata-Pitta-Typ, Pitta-Kapha-Typ und so weiter. Oder gar den gleich verteilten, aber seltenen Vata-Pitta-Kapha-Typ. Die Eigenschaften der Doshas symbolisieren für unsere Körperfunktionen die physikalischen Eigenschaften der Elemente. Vata mit den Elementen Luft, Wind und dem Äther ist das Bewegungsprinzip. Pitta mit den Elementen Feuer und Wasser, das Feuerprinzip. Große Bedeutung hat dabei die Verstoffwechslung im menschlichen Körper. Und Kapha repräsentiert mit Erde und Wasser das Strukturprinzip, da Das heißt Stabilität, Kraft, Geduld, Potenz, Geschmeidigkeit, Nachsicht, Mut und Großzügigkeit. Die Prinzipien der drei Doshas umfassen den ganzen Menschen. Körper, Sinne, Verstand und Seele. In einem gesunden Organismus sind die Doshas, entsprechend des vorherrschenden Typus, in einem harmonischen Gleichgewicht. Die gesunde Körperintelligenz strebt von sich aus immer das individuelle Gleichgewicht an. Um die Doshas im Gleichgewicht zu halten, spielt ein gut funktionierender Stoffwechsel durch eine entsprechend ausgewogene Ernährung eine zentrale Rolle, mit für jeden Konstitutionstyp unterschiedlichen Ernährungsempfehlungen. In bestimmten Lebensmitteln, Gewürzen und Geschmacksrichtungen, den Rasas, spiegeln sich mit ihren Eigenschaften, Guna, die Energiezustände und Temperamente der Doshas wider. Die ayurvedische Ernährung ist vorwiegend vegetarisch. Verbote, wie in der westlichen Medizin, gibt es im ayurvedischen Verständnis nicht. Alle 6 Geschmacksrichtungen sollen in einer Mahlzeit vertreten sein. Eine Diätik, wie wir sie in der westlichen Ernährungslehre mit dem Fasten kennen, wird gleichfalls abgelehnt. Empfehlungen unserer modernen Ernährungswissenschaften, wie häufige Zwischenmahlzeiten, lehnt die Lehre des Ayurveda ab. Nur einem umfassend ausgebildeten und erfahrenen Ayurveda-Spezialisten ist es möglich, in einem aufwendigen Diagnoseverfahren bei einer vorliegenden Krankheit, die sich bei einer Gleichgewichtsstörung der Doshas manifestiert, das Konstitutionsbild der drei Doshas und die natürliche Dosha-Dominanz aus Charakter, Persönlichkeit und dem äußeren Erscheinungsbild abzulesen. Für eine erfolgreiche Ayurveda-Behandlung sind neben dem Fachwissen des behandelnden Arztes, der Ernährung und Medikamentenbehandlung, das Pflegepersonal und die kooperative und folgsame Haltung des Patienten weitere Garanten für die erfolgreiche Wiederherstellung des Dosha-Gleichgewichts. Hier sei Werner Wilhelm Wicker der Ayurveda-Klinik des Kneippheilbades Kassel-Bad Wilhelmshöhe auszugsweise zitiert. Oft kann Heilsames im Menschen erst geschehen, wenn durch ein inneres Nachgeben eine innere Öffnung erreicht werden konnte, welche den Fluss der Heil- und Lebenskräfte in Bereiche zulässt, die bisher verschlossen waren. Auch innere Härte, die immer dann hochkommt, wenn sie uns am wenigsten dienlich ist, kann nicht das Mittel der Wahl im Umgang mit uns selbst, anderen Menschen oder mit anstehenden Problemlösungen sein. So verhält es sich auch mit dem Hören der indisch-klassischen Musik. Loslassen, sich vergeben und anderen verzeihen können, tragen wesentlich zum therapeutischen Effekt der indischen Raga-Musik bei. So wie die Elementeneigenschaften von Lebensmitteln für eine Harmonie der Doshas förderlich sein können, tragen die Umgebungsbedingungen maßgeblich zu der Ausprägung der Dosha-Dominanzen bei. Sowohl Jahreszeiten, vorherrschendes Wetter wie auch Tageszeiten lassen eine der drei Doshas dominieren. In unseren bisherigen Sendungen Raga-CDs des Monats haben wir uns an dem Zeitzyklus von 8x3 Stunden des indischen Musikwissenschaftlers Vishnu Naraja Bhaktandi orientiert. Ähnlich strukturiert die ayurvedische Lehre einen Zeitzyklus von 6x4 Stunden, beginnend mit Vata von 2 Uhr bis 6 Uhr, gefolgt von Kava zwischen 6 und 10 Uhr und Pitta von 10 bis 14 Uhr. Ein Zyklus in gleicher Reihenfolge wiederholt sich von 14 Uhr bis 2 Uhr morgens. Mit dem folgenden Hörbeispiel von Raga Bhairavi, einem Frühmorgen-Raga, wird das Dosha Vata, das Bewegungsprinzip mit den Elementen Luft und Wind, gestärkt. Das ayurvedische Verständnis befürwortet ein Aufstehen vor 6 Uhr, um Wachheit und Klarheit zu stärken. Raga Bhairavi befördert die Vata-Harmonisierung mit dem Stimmungsbild Frieden, Harmonie und Mitgefühl. Indiens führender Meister auf dem Sandhua, Pandit Shiv Kumar Sharma, hören wir dazu aus seiner CD Dhyana at Daybreak. Das Vata-Dosha wiederholt sich für die Zeit von 14 bis 18 Uhr. Es ist die Zeit der Kreativität und Kommunikation. Dafür eignet sich der Raga Bimbalasi, gespielt von dem Sarod-Meister Ashish Khan, ältester Sohn der Sarod-Legende Ali Akbar Khan, hervorragend. Raga Bimbalasi hat eine lebensbejahende Wirkung. Die CD Golden String of Sarod wurde in 2006 für den Grammy Music Award in der Rubrik World Music nominiert. Es begleitet Indiens Tabla-Legende Ustad Zakir Hussain. Thank you. Sie hörten von Pandit Shiv Kumar Sharma den Frühmorgenraga Bhairavi oder Bhairagi auf der CD Dhyana at Daybreak, veröffentlicht im Jahre 2002 beim indischen Label Magna Sound. Auf der Tabla begleitete Shafat Ahmed Khan, die Tampura spielte Harchinder Pal Singh und mit dem Sarodmeister Ashish Khan und Tabla-Virtuosen Zakir Hussain den Raga Pimpalasi auf der CD Golden String of Sarod, veröffentlicht in 2005 bei Music Today und Zakirs eigenem Label Moment Records. Weitere Details zu den Morgenragas finden Sie in unserem Online-Archiv mit der zweiteiligen Sendung Frühlingsragas.